Immer ran, so muss es gehen. Immer ran, du wirst es sehen. Immer ran, 28.000 Schuss, die jeder hier heute noch verpulvern muss. Wer spart, der ist ein Dusseltier. Und sowas ist kein Grenadier. Er weiß, was er sich schuldig ist, dass er den Kopf ins Schwarze trifft. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mit Gefühl immer rein ins Ziel. Immer Konflikt nach vorn, dann hinein. Ein Zwölfer muss es sein, denn die geliebte Infanterie verfehlt es sie noch nie. Immer ran, es geht noch mal. Immer ran, es geht noch mal. Immer ran, immer wieder feste ran. Mal sehen, wer am besten schießen kann. Immer ran, so muss es gehen. Immer ran, du wirst es sehen. Immer ran, 28.000 Schuss, die jeder hier heute noch verpulvern muss. Wer spart, der ist ein Dusseltier. Und sowas ist kein Grenadier. Er weiß, was er sich schuldig ist, dass er recht auf den Schwarzen tritt. La la la la la la la la la la. Mit Gefühl immer rein ins Ziel, gegen Konflikt nach vorn, dann hinein. Ein Zwölfer muss es sein, denn die geliebte Infanterie verfehlt das Ziel noch nie. Schwarzbraun ist die Haselnuss, Schwarzbraun bist auch du, ja bist auch du. Schlag mir, komm ich zu dir, die Tür nicht vor der Nase zu. Wollen sich die Mädchen besonders amüsieren. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Bums, da-da-da, Bums, da-da-da. Ei, bloß wegen dem Bums, da-da-da, Bums, da-da-da. Julius. muss ich denn zum Schädel hinaus, Schädel hinaus. Oh, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, dann besorge Schnaps und Bier. Dann wird erst mal einer drauf gemacht, dass die ganze Bude kracht. Ganz egal, es wird immer noch einmal in der Nacht einer drauf gemacht. Ganz egal, es wird immer noch einmal in der Nacht einer drauf gemacht. Die Anni und die Susi, die habe ich geküsst, geküsst. Ich wollte gerne wissen, wer wohl die bessere ist, ja ist. Ich wollte gerne wissen, wer wohl die bessere ist. Heidi, heilo, heila. Heidi, heilo, heila. Heidi, heilo, heila. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Heidi, heilo. Um mich zu amüsieren, da sah ich in der Ferne ein Mädchen stehen. Ich fragte ganz bescheiden, ach, darf ich sie begleiten? Da sagte diese Kleine, ach, bitte nein, ich bin schon verheiratet und habe alles, junger Mann, was man so braucht. Ich brauche nicht zu fragen, brauch nur ein Wort zu sagen. Und was sie können, junger Mann, kann mein Mann auch in Honolulu. Und auf Samoa ist alles leicht. Da gehen die kleinen Mädchen zum Tanzen in das Städtchen. Ohne Hemd und ohne Höschen, mit einem feigen Land. Yeah. gekommen, fängt das schöne Leben an. Eine Frau wird sich genommen, Kinder bringt der Weihnachtsmann. Olla hi, olla ho, olla hi, ja, hi, ja, hi, ja, olla hi, ja, hi, ja, ho. Olla hi, olla ho, olla hi, ja, hi, ja, hi, ja, hi, ja, ho. Und der war schuld daran, ja, das war. Ja, das war ja nur der Sellerie-Salat. Sellerie-Salat, ja, der war schon da. Horch, wer klopft da draußen an? Holla hi, holla ho. Was ist eine, die es kann? Holla hi, ja ho. Klopfen muss man auch erst lernen. Holla hi, holla ho. Holla hi, ja, ho. Nur wer richtig klopfen kann, holla hi, holla ho, kommt auch zu nem richtigen Mann. Holla hi, ja, ho. Einmal laut und einmal leis. Holla hi, holla ho. Jeder klopft auf seine Weiß. Holla hi, ja. Es gibt noch andere, die machen's genauso schön. Während ich wandere, hat Schüssel, ich muss jetzt gehen. Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denkst du denn, ich liebe dich nur, weil ich mit dir tanz? Es gibt noch andere, die machen's genauso schön. Während ich wandere, hat Schüssel, ich muss jetzt gehen. Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denn ich liebe dich nur, weil ich mit dir tanz. Und sie möchte beißen, doch das Beißen lieb ich nicht. Und sie möchte beißen, doch das Beißen lieb ich nicht. Oh, Susanna, wie ist das Leben doch so schön? Wie ist das Leben schön?